Wir hörten die Sarangi-Spielerin Guri Banerjee mit dem Raga Madhubanti und Ustad Dilshad Khan mit dem Raga Cherokesi, ein Live-Auftritt beim Indischen Festival 2007 in Grenoble. Lässt sich unsere Eingangsfrage zum Fortbestehen der Sarangi positiv oder muss sie negativ beantwortet werden? Erfreulich ist festzustellen, dass es neben diversen Rettungsaktionen für den Erhalt der Sarangi eine Vielzahl von positiven Entwicklungen zu verzeichnen gibt. Seit der historisch bedeutsamen Sarangi Mela im Jahre 1989, bei der sich in Bhopal nahezu 120 Sarangi-Spieler versammelten. In New Delhi hat im Mai 2005 erstmalig ein Sarangi-Festival stattgefunden. Es wurde mit einem Anschlussprogramm im August 2006 und als Monsoon-Festival in 2007 fortgeführt. Kamal Sabri, Sohn von Ustad Sabri Khan, veröffentlicht im Herbst 2006 die CD Dance of the Desert, ein Musikprojekt mit einem fünfköpfigen Sarangi-Ensemble. Weltweit ist ein wachsendes Interesse festzustellen, das Sarangi-Spiel erlernen zu wollen, gerade bei der jungen Generation. Die Sarangi fand ihren Weg um die ganze Welt. In China als Oruhu bekannt, im Iran als Kamancha, in Zentralasien als Kobus und Nordafrika als Rabab. Die Sarangi hat sich heute als Soloinstrument etabliert. Gleichermaßen ist als wertvolles Begleitinstrument für den indischen Gesang die traditionelle Rolle innehält. Die schillerndste Figur dürfte hier der Sarangi-Meister Ustad Sultan Khan darstellen, der als Komponist für Filmmusik wie Gandhi oder In Custody, als Sänger für Bollywood-Movies, Begleitinstrumentalist und als Solist in vorderster Front den Klang der Sarangi weltweit in den Herzen vieler Menschen verankert hat. Mit einem Live-Mitschnitt des Sultan von Sarangi kommen wir nun zum Abschluss unserer Sendung. Auf der CD Sarangi demonstrieren Sultan Khan mit Ikram Khan, einem weiteren Sarangi-Virtuosen und Schüler von Sultan Khan, das Jugglebandi, eine in Indien beliebte Form des Duettspiels. Auf der Tabla begleiten Hanif Khan und Nanda Mehta. Der Raga Nat Bhairav wurde beim Saptak-Festival im Jahre 2005 gespielt. Die CD Sarangi ist beim Label Sense World Music veröffentlicht. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung The Sarangi Project, die Stimme der 100 Farben, gefallen. Zu unserem Thema hörten Sie auf der Sarangi, dem Harmonium und dem Gesang Beispiele der indischen Ragas Alaya Bilawal, Jokhounds, Madhuvanti, Cherokesi, Nat Bhairav und der leichten Unterhaltungsmusik Semi-Classical Music. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.